General, wir sind des Kaisers Leiter und Sprossen. Wir sind wie Wasser im Fluss verflossen. Nutzlos hast du unser rotes Blut vergossen, General. General, wir sind des Kaisers Adler und Eulen. Unsere Kinder hungern, unsere Weiber heulen, unsere Knochen in fremder Erde fäulen, General. General, deine Augen sprühen Furcht und Hohn. Unsere Mütter in Fron haben kargen Lohn. Welche Mutter hat noch einen Sohn?